Nicht, weil sie einen Händler getötet haben, sondern weil sie Markheim sind, erbiete ich mich, ihnen zur Flucht zu verhelfen. Ich will ihnen mein ganzes Herz zeigen, war Markheims Antwort. Dieses Verbrechen, über dem sie mich ertappt haben, ist mein letztes. Auf dem Wege zu ihm habe ich viel gelernt. Ja, die Tat selbst ist mir eine denkwürdige Lehre geworden. Bisher bin ich wider meinen Willen zu dem getrieben worden, was mir fern lag. Ich war der gehetzte, gepeitschte Sklave der Armut. Es gibt robuste Tugenden, die diesen Versuchungen zu widerstehen vermögen. Die meine war nicht so. Mich dürstet nach Genuss. Heute aber, aus dieser Tat, sammle ich sowohl gute Lehren wie Reichtümer, sowohl den erneuten Entschluss wie die Kraft, ich selbst zu sein. Ich werde in allen Dingen Herr meiner Handlungen. Ich sehe mich bereits als einen ganz anderen. Diese Hände sind Werkzeuge des Guten. Frieden wohnt in diesem Herzen. Etwas aus der Vergangenheit überkommt mich, etwas, von dem mir an Sabbatabenden träumte, wenn die Orgel erklang. Vorahnungen, die ich hatte, wenn ich über großen, reinen Büchern weinen musste oder als unschuldiges Kind mit meiner Mutter redete. Dort liegt mein Leben. Ich bin einige Jahre in der Fremde umhergeirrt, aber jetzt sehe ich den Ort meiner Bestimmung wieder vor mir liegen. Sie wollen dieses Geld, glaube ich, auf der Börse gebrauchen, bemerkte der Gast. Dort aber haben Sie, soviel ich weiß, schon einige Tausende verloren. Ja, sagte Markheim, diesmal ist es aber eine ganz sichere Sache. Auch diesmal, sagte der Gast sehr ruhig, werden Sie verlieren. Aber ich setze doch nur die Hälfte dran, rief Markheim. Sie werden auch die andere Hälfte verlieren, sagte der andere. Auf Markheims Stirn brach der Schweiß aus. Nun, und wenn dem so wäre, rief er, wenn ich es verliere, wenn ich in die Armut zurückstürze, soll ein Teil meines Wesens, und zwar der schlimmere Teil, bis zuletzt das Gute in mir verdrängen? Gut und Böse sind stark in mir und reißen mich nach verschiedenen Seiten. Ich liebe nicht nur das eine, ich liebe alles. Ich kann von großen Taten träumen, von Verzicht und Märtyrertum. Und obwohl ich mich zu diesem Verbrechen erniedrigt habe, ist Mitleid mir doch nicht fremd. Ich bemitleide die Armen. Wer kennt ihre Nöte besser als ich? Ich bemitleide sie und helfe ihnen. Ich schätze die Liebe, liebe ein ehrliches Lachen. Es ist nichts Gutes und Wahres unter der Sonne, das ich nicht von ganzem Herzen liebe. Sollten denn meine Laster allein mein Leben bestimmen und meine Tugenden brach liegen wie toter Ballast des Gehirns? Niemals. Auch das Gute ist eine Quelle zur Tat. Allein der Gast hob warnend den Finger